Wien 9, Rögergasse 18, Wohnung der Familie Hirsch. Meine Großeltern. Meine Großmutter Käthe Hirsch, geborene Heller, wurde als einzige ihrer Familie in Wien geboren, am 23.05.1895. Sie war das einzige Kind ihrer Eltern Moritz und Dorothea Heller, die in den frühen 30er Jahren starben und in Wien begraben sind. 1920 heiratete sie meinen Großvater Ernst und 5 Jahre später wurde meine Mutter Liesel geboren. Auch sie war ein einziges Kind. Meine Großmutter kam aus einem modernen religiösen Haus und führte einen koscheren Haushalt. Wie viele andere Juden diente mein Großvater Ernst Hirsch im Ersten Weltkrieg in der österreichischen Armee. Er wurde für Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Später, während der Nazizeit, pflegte er seine Medaille zu tragen, in der vergeblichen Hoffnung, dass sie jemanden, der bereit gewesen war, sein Leben und seine Gesundheit für sein Land zu opfern, verschonen würden. Natürlich nützte das nicht. Angesichts der ständigen Verfolgung beschlossen meine Großeltern, aus Österreich zu fliehen. Gegen Ende 1938 gingen sie auf einen Bauernhof in der Nähe von Wien, um Landwirtschaft zu erlernen, was ihnen geholfen hätte, sich in Palästina niederzulassen. Sie lernten auch noch andere nützliche Berufe. Meine Mutter machte Handschuhe mit aufwendigen Verzierungen und mein Vater lernte das Schuhmacherhandwerk. Er machte Schuhe mit Geheimfächern, in denen die Flüchtenden Schmuck und Wertsachen unterbringen konnten. Meine Großeltern waren sicher, dass sie bald, nachdem meine Mutter im Dezember 1939 mit der Jugend Aliyah abreiste, auch selber das Land würden illegal verlassen können. Sie schickten all ihre Besitztümer, mehr als eine Tonne, voraus nach Italien, in der vergeblichen Hoffnung, sie später, wenn sie in Palästina ankommen würden, nachschicken zu lassen. Sie schafften es nicht und wurden mit demselben Transport nach Minsk deportiert und am selben Tag, dem 1.6.1942, ermordet. Möge dieser Stein vor ihrem Haus an sie erinnern. Ariel Avriel Schäffer.